Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. Tata, tata, tata. Willkommen zum Ladies Talk Folge 10. Ich fange heute mit den Kommentaren an. Von Susanne. Hallo Malis, ich höre mir deinen Podcast regelmäßig an. Auch ich handarbeite gerne und liebe Geocachen mit meinem Tupper-Trailer Hitchcock. Wie du sicherlich bei Leni schon gehört hast. Ja, habe ich. Ich freue mich auf abwechslungsreiche neue Folgen und warte gespannt auf Folgen übers Cachen, Folgen über Hunde und natürlich über Handarbeit. Da du die in deinem Gewinnspiel, glaube ich, auch etwas Selbstgemachtes verlost, möchte ich natürlich auch an diesem teilnehmen. Liebe Grüße aus Wanne-Eickel, Susanne oder wie immer Frau Hitchcock. Ja, Susanne, ich möchte gerne was über Handarbeiten hören. Das finde ich interessant. Ich würde gerne einmal im Leben Socken stricken, habe ich nämlich noch nie gemacht. Oder was Tolles häkeln, aber beim Häkeln reicht es für mich nur für eine Schnur. Wie man weiter häkelt, weiß ich nicht. Stricken kann ich nur Mützen, genauer gesagt Zipfelmütze. Die habe ich zu Weihnachten mal in der Schule gelernt zu machen. Aber auch nur in Kindergröße, weil wenn die größer werden soll, da reißt mein Geduldfaden auch ab und dann schaffe ich das nicht. Vielleicht findet sich ja jemand, der viel Ahnung von hat. Vom Stricken, Häkeln, Handarbeiten. Geocaching kommt auf jeden Fall, zwinker, zwinker, und Hundethemen natürlich auch. Übrigens hat ihre Tochter das Zeichenbuch letztes Mal gewonnen und die ist sehr talentiert, finde ich. Der Hundekopf, den sie gezeichnet hat, der ist so cool geworden. Danke dafür, dass ich den sehen durfte. Weiter geht's mit Lenis Kommentar. Hallo Malis, an Gewinnspielen nehme ich doch immer gerne teil, vor allem wenn es so tolle Sachen zu gewinnen gibt. Ich habe ganz viele Hobbys, Handball, Sport, Walken, Laufen, Squash, mein Hund, Standardtanz, Wandern, Geocachen, Kulturveranstaltungen wie Theater, Musicals, Operette und natürlich das Podcasten. In der aktuellen Folge kamen mir viele Sachen bekannt vor. Nicht nur Podcaster leben also von ihren Kommentaren. Irgendwie ist allerdings einiges an mir vorbeigegangen, was genau Annie eigentlich studiert. Ich glaube, das hat sie dir schon beantwortet. Zu deinen Folgen, ich würde sie weiter durchnummerieren, so wie es jetzt funktioniert, ist doch gut. Du kannst ja die Folgen über den Titel kennzeichnen. Zum Beispiel Leni zu Gast, Mali spricht über ihren Tag mit Bienen, Klaus ist zu Gast, etc. Dann wissen deine Hörer, was kommt. Liebe Grüße. Ja, so ähnlich werde ich das auch umsetzen. Danke für deinen Tipp, Leni, von Enzyklia. Zu deiner Frage, da habe ich mich gerade eben versprochen, Annie hat Medieninformatik studiert. Hat sie dir ja noch nicht selbst gesagt. Du hast ja viele Hobbys, Leni, zu den Extremsportarten. Ich glaube, da kommt bald was Tolles. Wir haben, wenn es sich nicht verschiebt, hier ein paar Tage, wo man einen nachgehen kann und ich eventuell dabei bin. Jetzt, wo ich das gesagt habe und Jan es schon im Familienkreis erzählt hat und in der Firma wissen das jetzt auch einige, muss ich das ja wohl machen. Dazu kommt dann was. Dann kam noch vom Planet Kai ein Kommentar. Hallo ihr beiden Ladies. Habe mir heute Morgen auf den Weg nach Wiesbaden eure tolle Folge angehört. Durch Annies Berichten vom Let's Play habe ich auch wieder Lust bekommen, was zu machen. Leider ist mein Rechner nicht mehr dafür geeignet. Ich habe mir jetzt alle Folgen von Malis angehört und finde, dass der Podcast seinen Namen nicht gerecht wird. Der Ladies Talk ist auch für die Gentlemans ganz interessant, wie diese Folge ja auch bestens beweist. Am Gewinnspiel nehme ich auch gerne teil. Meine Hobbys, Podcasten natürlich, Angeln, Wandern und ein ganz großes Hobby, wenn man es denn so nennen kann, ist Twitter. Mach weiter so, ich finde, du machst das ganz toll. Danke dir, Planet Kai. Wandern, Angeln und Twitter, da hätte ich auch noch Platz in meinem Podcast. Also wenn du Lust hättest, darüber zu erzählen, bist du herzlich eingeladen. Ja klar, jeder darf den Podcast hören, egal ob Ladies oder Gentlemans oder Kids. Es hieß immer, es gibt zu wenig Frauen, die podcasten, deshalb versuche ich das damit auch zu ändern. Deswegen ist der Name auch so. Danke nochmal für die Erwähnung in deinem Planet Kai Podcast. Ich war sehr überrascht. Mein Mann hatte mir das gesagt, dass ich mal reinhören soll in der neuen Folge. Denn wenn ich nach meinem Podcatcher gehe, wäre die Folge noch lange nicht dran. Ich habe noch ein paar andere Folgen von dir erst zu hören. Aber so habe ich den jetzt schon gehört. Als nächstes ist Annie auch noch drin. Hallo ihr, ich nehme dann auch gerne am Gewinnspiel teil, wenn das geht. Zu deiner Frage, Leni, ich habe Medieninformatik studiert. Viele Grüße, Annie. Ja, das habe ich vorhin auch schon erzählt, weil ich es da gelesen habe. Aber warum eigentlich hallo ihr? Ich bin doch kein ihr. Macht ja nichts. Annie, ja klar, natürlich bist du jetzt auch im Lostopf gehüpft. So habe ich dann 4 Kommentare innerhalb von 3 Tagen oder weniger bekommen, was mich sehr freut. So verwöhnt bin ich sonst nicht. Allerdings heißt es auch für mich, ich muss gar nicht so viele Zettel schreiben, die verlost werden und jeder bekommt etwas, weil es 3 Hauptgewinne gibt und einen kleineren Gewinn. Ich habe mal schon eine kleine schöne Eulenschachtel vorbereitet, wo eure 4 Namen schon drinne sind. Leider sind meine beiden, die eigentlich mir helfen sollten beim Gewinnziehen, schon davon geflattert. Die sind am Spielen. Aber ich bin ja froh, wenn die in der frischen Luft sind. Das finde ich sehr schön. Ich möchte dann auch mal was über meine Hobbys erzählen oder die Fragen, die ich euch stelle, auch selbst mal teilweise beantworten. Was macht mir daran Spaß? Ja, damit meine ich den Podcast. Ich rede gerne, auch wenn ich in einer Gruppe eher die ruhige, schüchterne bin. Und das muss ja irgendwo mal raus. Ich lese gerne eure Kommentare, Audacity kennenzulernen, Schritt für Schritt Verbesserungen zu sehen, teilweise auch mal Rückschritte, wenn die Technik nicht macht, was ich möchte, oder vor Auphonic oder ArchiveOrg sich was anders anhört als danach, was ich mir nicht erklären kann, aber das ist Technik. Aber bei Auphonic weiß ich jetzt, wo es letztes Mal gehakt hat. Da war ein Fehler von mir. Ich habe ein Häkchen nicht gesehen, den ich hätte anklicken müssen. Das ein Einstellung drin wäre, dass auch wirklich der Ton angepasst wurde. So war es nicht, aber jetzt weiß ich, wie es geht und in der letzten Folge war es ja auch geändert. Ist das Hobby kostenzeitintensiv für dich? Diese Frage stelle ich euch gerne und möchte ich auch beantworten. Ja, teilweise ist es sehr zeitintensiv, aber welches gutes Hobby ist das nicht? Kosten geht so. Ich habe mir ein Headset für ca. 99 € gekauft, was mein Sohn auch hat und mir empfohlen hat, um beim Geocoin-Stammtisch-Podcast mitreden zu können. Etwas später zum Geburtstag, weil ich diesen Podcast selber angefangen habe, habe ich etwas Teureres bekommen zum Geburtstag. So ein Mikro mit Standfuß, wo man auch was einstellen kann und das Mikro auch bewegen kann. Das finde ich auch sehr schön. Wenn die Qualität mal schlechter ist oder der Ton, dann ist das auch mal vom Video oder Handy aufgenommener Ton. Wenn ich ein Video mache, da hört es sich ganz gut an, aber wenn ich dann den Ton da rausschneide, verliert es ein bisschen an Qualität. Das ist ein bisschen schade, aber naja, ist, glaube ich, immer noch hörbar. Ich habe ja noch mehr eigene Hobbys außer Basteln und Podcasten. Ich gehe noch Geocache suchen, zurzeit aber eher weniger, da ich mit anderen Sachen beschäftigt bin, wie Kinder und Hunde, die sind auch sehr zeitintensiv, aber auch was Tolles. Nähen für mich mache ich auch sehr gerne, im Moment aber auch weniger. Das ist aber auch wetterabhängig. Ich glaube, im Winter, wenn es kalt ist, dann mache ich da wesentlich mehr als jetzt, wo man rausgehen kann, die Bienen von meinem Mann beobachten kann. Und dann lasst euch noch überraschen, was noch in der nächsten Zeit so kommt, was ich noch machen werde. Zwinker, zwinker. Also, falls ich nach dem 22.05. nicht mehr zu lesen oder zu hören bin, dann ging wohl etwas schief. Aber ich denke positiv. Bin allerdings auch schon ein bisschen aufgeregt und habe gerade gemerkt, dass ich den Ton vergessen habe auszumachen in der Uhr. Naja, macht nichts. Vielleicht kann man ihn rausschneiden oder ist nicht so schnell, nicht so laut. Als nächstes auf dem Programm ist die Gewinnerziehung. Einen Moment. Schüttel, schüttel, schüttel, schüttel. Und dann mache ich, glaube ich, auch mal ein Video an, damit ich ein kleines Videobeweis habe. Allerdings wird das Video wahrscheinlich ein bisschen verrückelt sein und schief. Ich ziehe jetzt mal die 3 Hauptpreise. 1, 2 und 3. So. Einer der 3 Hauptpreise ist Leni. Glückwunsch! Ich hoffe, du freust dich. Tassen kann man ja nie genug haben. Und dann sind da noch andere schöne Sachen dabei. Zweiter Hauptgewinn. Allerdings unterscheiden sich die Pakete immer ein bisschen am Inhalt. Susanne, Frau Hitchcock, Glückwunsch. Und Blended Kai bekommt auch ein großes Paket. Ha, dann brauche ich gar nicht lange raten. Huch! Es ist zwar kein großes Paket, aber der kleine Gewinn ist eine Personal Geocoin und ein Token von mir. Viel Spaß, Antje, mit der Coin und dem Token. So, damit ihr nochmal sehen könnt, ich habe nicht geschummelt, sind alle vier da. Haben ja auch alle vier was gewonnen. So. Dann brauche ich noch Adressen von Planet Kai, von Annie. Die anderen beiden müsste ich ja haben. Glückwunsch! Ich freue mich für euch. Mal schauen, ob man mich hier in der Aufnahme hören kann oder ob ich es aus dem Video klauen muss. Da ich immer mit dem Kopf nach unten geguckt habe. Aber das ist schön, dann kann ich die Päckchen fertig machen und abschicken. Dann folgt noch Zusammengeschnittenes und wer nur wegen dem Gewinnspiel gelauscht hat, der darf jetzt gerne Pause machen. Viel Spaß beim Hören. Das ist schön. Ich bin ja mal gespannt, was für Nebengeräusche da alles auftauchen. So, im Honigraum wie zu erwarten nichts. Wir haben beide schön unsere Anzüge an. Sind oder nicht. Das eine Volk scheint zickig zu sein. Jetzt. Ja, ziemlich aggressiv jetzt gesprungen. Und das ist jetzt für die Arme zum Hals. Für die, die ich jetzt gleich nicht brauche. Dann hat er an der Beute an der Seite eine Halterung gemacht. Da kann man dann die einzelnen Waben hinhängen, damit man Platz hat, umzustellen. Falls man eine nochmal angucken will, dann kann man die erstmal beiseite hängen. Ja, schon Honig? Ja, aber nicht in der Wabe, wo ich ihn hin habe, sondern zu weit unten. Guck mal, das ist eine halbe Wabe. Das ist eine Drohnenwabe. Die haben sie komplett selber gebaut, ohne. Weil die Drohnenwabe sieht ja fast genauso aus wie so eine fertige, ne? Ja, das ist ja. Eine normale Wabe. Nur halt komplett naturbar. Drohnenwabe heißt, da kommen nur die Männer rein. Und die haben sie jetzt, dieses Stück haben sie innerhalb von 4 Tagen gebaut. Die Thronwabe war vor 4 Tagen noch leer? Ja. Ja, ganz schön schnell. Hier genauso Honig, Honig, Honig. Juhu, unser erster Honig. Ja, aber nicht da, wo wir ihn haben wollen. Dann kannst du ja umbauen. Nee. Müssen die selber hochkriegen. Das ist deren Honig. Ja, Honig. Wenn die sagen, die haben Honig, dann bringt es. Geben wir los. Richtig. Solange sie genug Platz haben für Blut unten, muss ich da nicht eingreifen. Nein, nein. Ja, aber gut aus. Das ist recht leer, ne? Was ist das? Was? Den Honig. Oh ja, glänzt schön weit, ne? Was willst du sonst machen? Da sieht man nämlich den ganzen bunten, die ganzen bunten Pollen. Da ist die Königin. Da ist die Königin. Warte. Futterberatung. Den ausgemacht? Warum sind das Futterberatung jetzt nicht? Königin vom ersten Folge schon mal da. Das ist sehr gut, wenn man das sieht. Ja, dann wissen wir auch. Ist aber nicht besonders schick, ne? Obwohl doch. Das ist ein schönes Blau. Aber sonst? Ja, hier ist ordentlich ein Eier liegen. Da sind Eier unten drin. Was mich wundert, ist, dass da jetzt nicht alle auf sie draufstürmen, zum Schützen. Müssen die Dinger hier nicht abgemacht werden? Das sieht aus wie... Das ist nur Wildbau. Achso, Wildbau ist okay. Kein, ja, kann man ein Stück wegnehmen. Was wird denn mein Wachs? Hier, Bienchen. Weg. Das ist mein Wachs. Meins. Meine Nase, ich rieche gar nichts. Also zwischendurch den Honig riecht man immer schon. Wie heißt das Ding hier? Stockmeißel. Den Stockmeißel hat er jetzt ein bisschen Wildbaumwachs entfernt. Also ähnlich sieht es dann auch aus, wenn eine neue Königin gemacht wird. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Pollen sieht er so bunt aus, so grünlich, gelb, orange. So ähnlich sieht das auch schon aus, wenn die es einsammeln, wenn die es an den Beinchen haben. Ordentlich Wildbau. Ordentlich Wildbau heißt Wachs für mich. Ja, ich sehe schon. Die Bienchen hängen an ihren Wachs, ne? Lohnt sich ja wieder eine Wachsschale mit rauszunehmen. Ja. Die sind schon sehr gut verdeckelt, ne? Hier haben wir jetzt Brot, verdeckelte Brot. Wo jetzt die Honiglarven. Honiglarven, Brot hat jetzt, aber ist noch ganz frisch verdeckelt. Das ist eigentlich Larven oder Maden? Das hier ist Drohnenbrut. Okay. Probeliste. Warte mal. Mal gucken, ob Futterbereit wieder wird. Drohnenbrut haben wir nämlich noch nicht auf dem Foto. Eigentlich sollen sie die ja im Drohnenrahmen selber reinbauen. Ja, damit das halt nicht überall zwischen drin ist. Der war ja noch nicht fertig ausgebaut. Ich bin mal gespannt, ob man überhaupt auf der Aufnahme was hört, wenn das Mikro so weit weg ist. Auf jeden Fall, das sind Spielnäpfchen. Was sind Spielnäpfchen? Das sind Näpfe, die Bienen anfangen zu legen, wenn sie schwärmen wollen. Ah, wenn sie also in Schwarmstimmung kommen. Königinbrut. Die muss kaputt gemacht werden. Solange kein Ei drin ist, hat die Königin noch nicht das Okay gegeben, dass es losgeht. Dementsprechend kann doch keine Gefahr. Ich würde mich auch wundern, ich habe einen Ableger und die wollen schwärmen. Wenn Gibt's sie falsch, das? Ja, wenn sie falsch geführt werden, kann das passieren. Wenn sie zu wenig Platz haben. Naja, aber mit dem Honigraum, jetzt haben die ja eigentlich genug Platz. Ja. Denke ich mal. Moment, eigentlich ja. Sie müssen halt in Arbeit gehalten werden. Mhm. Sprich, die müssen genug bauen können. Ich hoffe, man hört mich überhaupt mit meiner Schutzanzug. Hier steht eigentlich nicht. auch wieder mal. Ich hätte die jetzt aggressiver erwartet, aber sie sind ja im Moment so ruhig für unsere anderen auch. Ja. Dann kannst du ja auch morgen oder so Bescheid sagen, dass Königin Nummer 1 auf jeden Fall schon da ist. Da, wo wir die Bienen geholt haben, da war sich nämlich nicht sicher, weil er sagte, er hat sie nicht gesehen beim Kontrollieren. Aber da alle da geblieben sind, müsste eine da sein. Sonst hätten die auch eine neue Sicht gemacht. Wenn man Larven hat, dann geht das, wenn es weibliche Larven sind. Da sind ganz viele mit Larven. Ja, aber drin. Die sind gerade, sprich, okay. Das werden Drohnenbrut. Alles, was waagerecht ist. Mhm. Werden Arbeiterinnen oder Drohnen und alles, was nach unten guckt, das sind Königinzellen. Okay, also dementsprechend, genau, alles, was hier nach unten zeigt, da könnte eine Königin drauf werden. Oh, und die Großen, die zu sind, da sind jetzt schon Drohnenmänner allein drin? Ja. Das heißt, wenn man Glück hat, kann man eventuell auch irgendwann mal die Drohnengeburt miterleben. Sehen die eigentlich anders aus wie die Arbeiterinnen? Ja, die haben wesentlich größere Augen. Und sind faul. Ja, die sollen ja auch nur begatten. Die haben ja nichts anderes zu tun, außer zu begatten. Also die Farbe hier ist extrem schwer, ist extrem viel Honig drin. Sehr schön. Aber wie gesagt, ja, an der falschen Stelle. Ich werde die auch heute umsetzen. Vom Kaltbau, wie sie jetzt stehen, auf die Skarabe. Umstellen in den warmen Bau, so wie ich sie habe. Das verstehe ich jetzt nicht, was Kalt- und Warmbau ist. Also Kaltbau ist das hier, diese Längsrichtung zum Flugloch. Mhm. Das nennt sich Kaltbau. Und ich möchte Warmbau haben, da drehe ich die einmal um 90 Grad, dann sind die nicht mehr parallel, dann sind die so wie in einer, wie in einer anderen Beute. Okay. Wie in einer normalen Beute, die wir vorher schon hatten. Und dann lagern sie nämlich den Honig anders ein, als wie sie es jetzt tun. Die versuchen die Brut immer Richtung Flugloch zu halten und den Honig nach hinten zu packen. Ja, dann hat man ja immer Mischrahmen, so wie es jetzt steht. Genau, jetzt sind im Moment alles Mischrahmen. Und das möchte ich dadurch vermeiden. Ist halt eine Bequemlichkeit für mich. Den Bienen ist es absolut egal. Naja, aber ich sag mal, wenn man Honig schleudern will, will man da ja keine Brut zwischen haben. Und dafür haben wir ja das Abstecke da drin. Zum Honigraum. Zum Honigraum. Also lässt du den anderen Raum wirklich dem Honig den Bienen? Ja. Auch sehr schön. Ist auch gut windig hier. Gestern gesehen, die ist wahnsinnig lang. Pollen werden sie dir nicht von den Fingern schleppen, aber alles, was süß ist. Sprich, Honig, Zuckerwasser. Wie, Pollen sind nicht süß? Nö. Okay. Das essen auch die Bienen nicht. Sondern das essen sie zwar, aber würgen dann wieder aus, um das den Larven zu geben. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass Pollen für die Larven ist, also das Futter ist. So, hier hatten wir die Königin. Noch einmal kurz drüber gucken. die noch hier ist. Da hinten ist die Königin. Sieht man immer schön an schönen blauen Schimmer. Die Königinnen sind markiert, damit man erkennt, aus welchem Jahr die sind. Jedes Jahr hat eine andere Farbe. Das wiederholt sich aber natürlich auch alle wieder. Alle 5 Jahre. Warum sammelst du die ein? Damit ich sie jetzt nicht wieder suchen muss. Aber die muss in der Nähe von ihren Bienen sein, ne? Genau. Damit sie nicht... Dann kann ich wesentlich leichter arbeiten, wenn ich weiß, die Königin ist irgendwo sicher. Als wenn ich immer aufpassen muss, oh, quetsche ich jetzt irgendwie die Königin. Mal eine Biene quetschen, hört sich jetzt gemein an. Ist nicht so schlimm. Aber ich weine jedes Mal. Ja, natürlich ist das nicht schön. Aber wenn die Königin gequetscht wird, haben wir keine Eier mehr. Keine mehr, die Eier legt. Und es dauert erstmal ein paar Wochen, bis wir neue Königin haben, eine neue Königin gezogen haben aus dem Volk. So. Brauchst du nur das ganze Gestell einmal drehen? Oder musst du alle Waben raus? Nee, die Waben bleiben so, wie sie sind. Weil man kann es im Gestell ja nur so rum haben. Passt das denn wirklich drauf, wenn du es drehst? Hallo. Ja, ich kenne mich dem neuen Wabensystem Segeberger Beuten überhaupt nicht aus. Da wir ja mit was ganz anderem angefangen haben. System, den wir haben, da passen die nur in einer Richtung rein. Also du guckst jetzt erst noch die zweite. Wie nennt sich das? Zarge. Die zweite Zarge. Die unterste Zarge. Drehst du die unterste Zarge auch? Drehe ich genau. Okay. Und das Flugloch, ist das einzeln? Weil sonst wäre es ja mitgedreht. Ja, der Fußboden ist einzeln. Okay. Dementsprechend bleibt der so stehen. Da ist auch schon wieder ordentlich Wachs für mich. Ja. Wachs. Ja, mein Wachs. Soll ich den selber abmachen? Das kannst du auch so mit der Hand. Ja, ich will nur nicht mit der Hand zu nah. Ich habe doch keine Handschuhe an. Du hast Handschuhe an, ich nicht. Die hat die einfachen. Ja, aber die geben einen schon ein bisschen mehr Sicherheit. Anders. So. Ah, falsche Seite, okay. Die gehen alle auf den Weg, wo ich gerade schiebe. Die kannst du zur Seite schieben. Wachshaufen ist schon größer wie eine Murmel. Sind die Hunde jetzt beide drin? Weiß ich nicht. Komm an, mein Propolis zwischen. Oh. Ja. Das soll gesund sein, Propolis. So, So, hier haben wir eine fast leere Hand. Bei der rausgefischten Königin in dem Behältnis, da tummeln sich jetzt ganz viele Bienen dran herum. Können die Bienen dann rein und raus, wie sie wollen? Ja, die passen durch die Schlitze. Nur die Königin nicht, die Königin ist ein bisschen dicker. Zu dick. Dick und lang. Obwohl, ich finde die gar nicht so viel dicker, aber die ist ordentlich lang. Vielleicht wirkt sie durch die Länge auch dünner. Es flog gerade eben eine Biene direkt hier bei meinem Aufnahmegerät. Die wird man nachher bestimmt gut hören. Die ist auch nicht komplett leer. Ist es normal, dass die oben es einlagern? Ja. Ich dachte, unten sind die am schnellsten. Die wandern immer noch oben. Ah, deswegen Home, nicht Raum, ganz nach oben. Da sind Pollen drinne. Der Hund ist verwöhnt, die will rein. Ist hier zu windig, ja. Dabei ist es warm. Eigentlich mag sie die Kälte und Nässe nicht. Pollenhonig. Pollenhonig? Pollen und Honig auf der Warte. Achso, Pollen und Honig, okay. Das ist eine recht leichte. Hier ist auslaufende Brut. Sind da gerade welche, die schlüpfen könnten? Ne. Soweit im Moment noch nicht. Naja, ich habe ja jetzt schon und drei. Hier unten sind auch Schlüpfen sehen. Eier mit drin. Sprich, die Königin legt auch hier unten Eier mit. Da sind seitliche, Jan. Genau, die zeigen nach unten, sprich, da könnte. Die müssen weg, kaputt gemacht werden. Da ist noch eine seitliche. Aber keine Eier drin. Keine Gefahr. Hoffentlich ist die jetzt nicht kaputt gegangen mit dem Männlein drin. Die ist leider kaputt gegangen. Können die retten und zumachen? Nee, das ist vollkommen. Das ist wirklich kaputt, das ist kaputt. Auch sowas passiert. Leider waren zu dicht aneinander gegangen. Jo. Sehr schön. Geräusch hat, damit die nicht alle oben rumhüpfen. Da ist auch ordentlich Brut. Hier unten ist Arbeiterinbrut, auslaufend. Und hier oben viel Drohnenbrut. Ja. Sprich, der Drohnenrahmen wurde eigentlich zu spät gesetzt vom Vorimker. Hätte er gut ein bisschen früher machen können. Aber das Wetter hat es einfach nicht zugelassen. Ja. Das wird aber nicht schön. Wir haben wieder ein Spiel machen. Aber kein Eidrin. Alles gut. Die sind beide wieder drin. Gut, wenn der Hunde. Oh, Pollenbeinchen. Wir laufen mit Pollenbeinchen rum. Das ist ja ein Kommen und Gehen bei dem Bienchen. Ist alles schön frisch. Ich mach mal die Seitentür auf. Da kommt sie. Schönes, sauberes Brutnest hier bei denen hier. Was ist da? Schönes, sauberes Brutnest. Oh ja, ganz viele Arbeiterinnen. Fast nur Brut, die jetzt in den nächsten Tagen schlüpfen werden. Schön. Das heißt, in den nächsten 2-3 Tagen schlüpfen 1000 bis 2000 neue Bienchen. Hier sind sehr alte Waben noch zwischen. Die fliegen zum Herbst hin raus. Wenn die alle geschlüpft sind, ja. So, und die letzte. Das ist recht ruhig. Da ist aber auch Brut drin, oder? Das ist aber ein Spielnapf. Ich sehe Honig. Aber nichts tun, ja. Ich sehe ganz viel Honig. Und Pollen. Auf der anderen Seite war eine ganze Seite viel Honig. Das ist noch den leeren Rahmen, wo willst du den reintun? Welchen leeren Rahmen? Na, den du auf die Seite gehst. Der kommt dahin, wo ich ihn gezogen habe. Ah, okay. Ich bin da schon so durcheinander genug durch die 90 Grad, ne? Da muss ich nur noch zusätzlich Verwirrung stiften. Brauchen die dann auch wieder eine Woche Ruhe danach? Ja, eine Woche Ruhe sowieso. Weil es ist immer ein Eingriff, immer eine Störung. Und die brauchen dann auch ein paar Tage Ruhe. Man kann nicht täglich gucken, das geht gar nicht. Was man öfters machen kann, ist mal einen Deckel ab, aber ja auch nicht. Das sollte man auch nicht täglich machen. Und die Drohnen, die jetzt produziert werden, werden von den anderen Königen dann besucht. Beziehungsweise die fliegen durch die Gegend und machen Hochzeitsflug mit ganz vielen Königen. Oder kann eine Drohne nur einmal? Eine Drohne kann nur einmal. Ah, okay. Danach ist vorbei. Gut, die Königin kann von ganz vielen Drohnen begattet werden, aber eine Drohne darf nur einmal Papa werden. Wie viele Kinder und Bienchen können denn eine Drohne herstellen? Eine Drohne? Weiß man das? Sachen, das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Glaube ich, kompliziert. Bestimmt irgendwelche Theorien dazu. Weil eine Königin wird halt von mehreren begattet. Deswegen können die Bienchen auch unterschiedlich sein. 15 bis 20 verschiedene Väter. Und die wiederum legt halt ganz, ganz viele Eier davon, da weiß man nicht, wie viele. Sie fliegt halt nur einmal im Leben, fliegt sie raus zum Hochzeitsflug. Und an den Tag hat sie richtig Spaß. Na, ich weiß ja nicht. So, dann wollen wir mal umsetzen. Oh, da ist auch Wachs. Warte. Ups. Helm an Helm ist ein bisschen unpraktisch. Das ist dieser dunkle, feste Wachs. Schlecht dran. Okay, jetzt habe ich das Flugloch auch mal so gesehen. Vier Seiten hat das einen Griff. gewundert, warum tust du den wieder so auf, wie er war. Aber das stimmt ja gar nicht. Jetzt stehen die Waben anders. Die Halterung ab. Lässt du die Königin erst später wieder frei? Wofür? Die Bienen hier also ransetzen, damit sie nicht quetschen. Okay. Damit dann nicht gequetscht wird. Ein bisschen gefegt. So, jetzt muss ich die nur noch nach hinten wieder schieben, weil sie falsch rumgeschoben haben. Die Königin wieder einlaufen? Ja. Und zack, ist sie drin. So. Da war die Königin wieder zack in der Brut verschwunden. Also runter in die Röhrchen. Oben drauf mag die nicht sein. Ihh, das ist klebriger Lachs. Bin ich noch dran und ich kann nicht probieren mit meiner Schutzmütze. So, alle wieder runter. Ja, damit die runtergehen, damit das Gitter rauf kann. Das ist ein Gitter, da kommen die Bienen durch, aber die Königin nicht. Es hat den Sinn, dass man einen Brutraum hat, nicht einen Brutraum, Honigraum hat, wo wirklich nur Honig reinkommt und keine Brut. Wenn die Königin hochkommt, dann würde die da auch Brut reinlegen. War das richtig erklärt? Okay, alles richtig. Gut. So, Honigraum wieder drauf. Und der Honigraum war ja noch leer, ne? Der ist noch leer, da waren sie noch gar nicht frei. Naja, aber jetzt wahrscheinlich. Na schon. Ist auf jeden Fall unten. Der zweite Raum ist gut voll mit Honig. Heute ist der 1. Mai. Ich sitze im Garten, beobachte die Bienchen, stelle meine Lautstärke am PC aus, damit ich mich nicht selber doppelt höre und schaue Fotobücher an. Ich habe ein paar rausgenommen, auf der Hängeschaukel. Als erstes habe ich in der Hand Sommerfest 2014. Das ist ein Geocaching-Event, ähnlich wie unser Family Day. Da waren wir mit einem Wohnmobil übers Wochenende. Das war schön warm, ich glaube teilweise zu warm. Kinderschminken war, da haben sich nicht nur Kinder geschminkt. Wanko war da mit, in der Nähe war ein anderer Hund und konnte schön vorm Wohnmobil sitzen, Pizza essen. Denn bei der Heuherberge, da gibt es, nicht Pizza, bei der Heuherberge, da gibt es Pommes, schön mit Ketchup. Dann hat man mit den anderen zusammengesessen. Ja, Originalplan, was ist das? So ein Gajol. Und andere komische Sachen gab es zu trinken. Ich glaube, ich habe auch mal was probiert, aber das ist alles nicht so meins. Da konnte man dann super campen. Die Kinder waren die meiste Zeit beschäftigt mit der Hüpfburg. Der kleine Sohnemann hatte da die Ersatzbrille auch kaputt bekommen, denn die Hauptbrille war auch schon kaputt, sodass er danach blind im Urlaub musste. War aber schön. Der Satz Nova sogar aus der Schweiz angereist. Konnten wir auch Fotos machen ordentlich beim Frühstück am nächsten Tag. Weil wir ja schon Freitag da waren, das Event war dann erst Samstag in Gange. Und Sonntag war dann halt Sito, also Aufräumen, aber ohne extra Event. Das haben wir so gemacht, weil sich das ja auch irgendwie gehört, dass man alles schön sauber hinterlässt. Da waren einige dann am nächsten Tag auch ganz schön müde und sahen verschlafen aus. Da muss ich mal gucken, wie das reihenfolgetechnisch hier stimmt. Da habe ich 1, wo nur eine 12 drauf ist, außenrum steht nicht. Ich denke mal, ja. Herzlichen Glückwunsch zum 12. Hochzeitstag. Ja, das ist jetzt schon beinahe 2 Jahre her. Da haben die Kinder mir schön Briefchen geschrieben. Da haben wir Nanotoken erstellen lassen extra dafür. Schön indisch gegessen im Wohnmobil. Oh, haben wir eine richtige Tour noch gemacht? Wusste ich gar nicht. Ich glaube, da ist sogar Urlaub mit drin. Ja, Bremen, das ist die Rundreise. Dann gehört das Buch noch zu dem Wohnmobil-Reisetour. Sehr schöne Bilder von der Kirche, Kathedrale, ich weiß es nicht, was es war. Bremer Stadtmusikanten haben wir natürlich auch gesehen, auch in Comic-Style-mäßig in bunt. Wir haben da also nicht nur die übereinanderstehenden in Metallic, sondern auch einmal ein Stück weiter woanders in bunt. Da haben die Bücher auf Fotos gestanden, haben wir mit dem Camping, also mit dem Wohnmobil auf dem Reisemobilstellplatz am Kuhhärten. Da konnte man gut stehen. Allerdings war das mit dem Strom so eine Sache. Also ich würde empfehlen, dass man schon gut Strom voll hat, weil der ist ständig ausgegangen. Ich glaube, die Leitung ist nicht ausgelegt für so viele Wohnmobile, und die da standen, weil ständig war Strom weg und man musste immer Bescheid sagen. Es wurde sich allerdings immer schnell drum gekümmert, dass wir wieder Strom haben. Oh, das habe ich sogar im Fotobuch vermerkt. Strom ist ständig dort ausgegangen. Das war wohl der bleibende Eindruck von dem Campingplatz. Naja, Bremen an sich ist halt sehr schön, lohnt sich zu schauen. Da sind wir halt von dem Campingstellplatz zu Fuß, teils am Wasser, teils nicht, in Bremen in die Innenstadt rein zu den Bremer Stadtmusikanten und haben uns so einiges da angeguckt. Danach waren wir in Köln, da waren wir aber nur eine kurze Zeit, denn wir haben keinen erlaubten Platz für ein Wohnmobil gefunden, wo man hätte stehen können. War da zwar auch ein Stellplatz, aber da hätte man erstens ja gleich was zahlen müssen und dafür, dass man nur eine Stunde oder so parken möchte. Nee. Bin auch teilweise gefahren, war dann auch nicht schlecht. Dann haben wir auf einem anderen Campingplatz einen Campingtruck. Ich weiß es nicht. Also vorne sieht es nicht aus wie ein normales Wohnmobil, eher wie so ein LKW, aber das war schon umgebaut zum Wohnmobil. War halt auch interessant zu sehen, wie andere oder was für andere Modelle es gibt. Dann waren wir auch schon in der Schweiz, haben da eine schöne geführte Cache-Tour mit Monika unternommen. Sogar ein Eichhörnchen-Cache gefunden. Dann sind wir mit der, was ist das, Seilbahn gefahren. Da hatte ich so ein bisschen Panik, vor allem alleine darauf. Da sind wir dann den Geoweg gefolgt. Da konnten die Kinder ein paar Sachen machen, spielen. Die sind dann noch die Rutsche runter. Also man konnte immer hoch und zurück mit einer Rutsche. Das haben wir aber nicht gemacht. Da in der Nähe war auch so ein kleines, ich nenne es mal Hobbit-Dorf. Natürlich für Große, aber die Hütten sahen halt so aus wie Hobbit-Hütten. Also fand ich ganz toll. Da war der bleibende Eindruck auch nochmal von McDonald's, wie teuer McDonald's sein kann. Aber auch noch sehr schöne Eindrücke. Halt die Landschaft in der Schweiz ist erstmal sehr schön. Dann war da, wo wir waren mit Monika, auch ein Eselpärchen. Da konnte man rein und die kraulen. Das hatte meine Jacke gern, das hatte mich zum Fressen gern. Sieht man auf dem Foto nicht so wirklich, aber das wollte meine Jacke essen. Kinder hatten dann auf dem Trampolin Spaß, auch noch. Danach waren wir, ich weiß nicht, ist es noch die Schweiz oder war da ein Campingplatz? Den hatten wir letztes Jahr gesucht und nicht gefunden. Da standen wir woanders, aber da gedacht habe. Und die sieht halt ja aus wie eine normale Dusche, wo man reingeht. So ein viereckiger kann nicht. Und dann ging es ja auch schon zum Mega. Da waren wir. Da war dann im Wohnmobil vorne auch, da war auch Jahrmarkt. Da konnten die Kinder dann auch halt, haben wir einen Engelbert Strauß Shop gefunden. Ich glaube nach dem Mega. Ja, da haben wir ja noch erzählt, da wollen wir hinkippen oder sonstiges. Will mal hier bleiben. Wanko zu dem Aqua. Ach, ich habe hier, glaube ich, kein Bild. Oh, fotografiert, wie er draußen auf der Wiese rumgehüpft ist, wieder zu war. Ah, Tropical Island. Davon ist jetzt kein Parkplatz mehr. Die haben da jetzt umgebaut und Outdoor-Bereichen großen. Der war waren auch so Lost Place-mäßig. Da konnte man Geocache-Suchen finden. Gibt nämlich für ein Tropical Island einen extra Campingplatz, aber man muss echt reserviert haben, sonst ist da ein riesigen Spaß. Ich habe da gerne die Tiere geguckt, die Papageien, Schildkröten und was ist sonst. Ich meine, Ayumi, so ein Kuscheltier bekommen, das ist jetzt auch ein TB. Fand ich süß, weil es hat schon sehr gut und teilweise mussten sie noch üben. Das war da eine Woche Urlaub gemacht, beziehungsweise 4 Tage war ich da ganz alleine mit. Ich habe da halt auch Mittagsschlaf gemacht, dann Karten gespielt, Solitär gespielt, wo ich eigentlich denke, hallo, da oben steht, hier ist Hundestrand, da solltet ihr mal lieber Also da habe ich halt viel gelesen, war mit Wanko beim Hundestall geworden, aber nicht komplett, sondern man konnte sehen, wo T-Shirt geendet hat und wo nicht. Nachher mit da wurde nämlich dann am nächsten Tag auch ein Geburtstag gefeiert. Brauche ich irgendwann mal wieder. Einfach nur für sich sein, Ruhe haben, ganz schön. Aber meiner nennt sich Ostseecamping Gutöhe. Ich da mal. Ja. Nebenbei hört man halt die Autos, die entweder von einer normalen Straße kommen oder hier hinten von einer Autobahn. Das kann ich leider nicht komplett abstellen. Ein bisschen durchs Rauschen versuchen werde ich schon. Wobei ich hoffe, dass man trotzdem die Bienchen zwischendurch hören kann. Die werden jetzt langsam auch weniger. Sind das, glaube ich, so unter 50, die hier rumfriemeln. Oder sogar unter 30. Die meisten sind jetzt drinne. Liegen immer noch ein paar, die halt arbeiten, aber nicht mehr dieses die Umgebung kennenlernen, einprägen, wo man ist. War auch heute sehr interessant. Wir haben die Bienen oder den Imker besucht, von dem wir Bienchen bekommen. Da wuselte es ja noch mehr und noch mehr als bei uns sowieso. Weiß nicht, wie viele er hatte, aber da habe ich auch eine Aufnahme gemacht. Vielleicht passt die hier ja noch rein. Na, Wilma, willst du rein? Wilma ist nämlich ein Gutwetterhund. Wenn es kühl wird oder regnet, dann möchte sie lieber rein. Kleine verwöhnte Prinzessin, aber das Recht hat sie sicher erworben. Jo.